Abschnitt 11 aus Osho Hand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 4. Wir trieben unsere Pferde so an, dass es schien, als ob der kleine Wald auf uns zugeflogen käme. Der Grasboden war weich, der Hufschlag also kaum zu hören. Dabei hielten wir die Augen scharf auf unser Ziel gerichtet, um eine etwaige Gefahr rechtzeitig zu bemerken. Es war aber keine vorhanden und wir erreichten ganz glücklich den Waldesrand. Dort sprangen wir ab, nahmen die Gewehre schussbereit in die Hände und lauschten. Es regte sich nichts. Wir versuchten, das Gebüsch mit unseren Blicken zu durchdringen, es war auch nichts zu sehen. Da flüsterte uns Old Shore hinzu. »Haltet mein Pferd, ich komme bald wieder.« »Wo wollt ihr hin?« »Spüren. Habt keine Sorge, ich verstehe mich darauf.« Es wäre eine Beleidigung gewesen, wenn ich ihm meine Begleitung angeboten oder gar ihn zurückgehalten hätte. Ich ließ ihn also gehen. Es dauerte ziemlich lange, ehe er wiederkam, um uns zu melden. »Wir haben ungeheuer Glück gehabt, dass wir nicht bemerkt worden sind. Die Comanchen befinden sich im Walde.« »Habt ihr sie gesehen?« fragte ich leise. »Nein, aber wir wissen doch, dass ihre Fährte nach dem Walde geht, und ich habe mich jetzt überzeugt, dass sie nicht wieder herausführt. Sie sind also noch drin.« »Das bloß war es, was ich einstweilen wissen wollte. Wir müssen sie beschleichen.« »Well«, nickte Old Wubble, »das können nur zwei tun, denn der dritte muss hier bei den Pferden bleiben.« »Wer wird das sein, Mr. Shatterhand?« »Ihr selbst«, antwortete Old Shorehand, obgleich der Alte mich gefragt hatte. »Fällt mir nicht ein. Untätig hier bleiben. Ich krieche mit im Walde herum, denn ich habe euch zu beweisen, dass ich keine Furcht besitze.« »Das wissen wir schon, also ist dieser Beweis ganz überflüssig. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, wie ich euch kenne und schätze, und darum werdet ihr es nicht übel nehmen, wenn ich euch daran erinnere, dass das Herumkriechen im Walde nicht gerade eure starke Seite ist. Ihr seid auf der offenen Savanne besser daheim. Bleibt also bei den Pferden.« »Ganz wie ihr wollt«, antwortete der Alte mit einer Bewegung der Ungeduld. »Es ist hier nicht der Ort und die Zeit, uns zu streiten. Ich will mich also als der Verständige fügen. Macht euch also auf die Suche. Aber wenn ihr dann als Leichen wiederkommt, so will ich keine Vorwürfe hören.« Er nahm die Pferde an den Zügeln fest und winkte uns fort. Old Shorehand sah mich fragend an. Ich antwortete: »Uns zu trennen ist hier zu gefährlich. Es ist noch heller Tag. Wir können leicht bemerkt werden, und da muss einer dem anderen schnell zu Hilfe kommen können.« »Richtig, Sir. Aber wohin wenden wir uns?« »Habt ihr vorhin, als ihr fort waret, nicht eine Stelle bemerkt, wo das Eindringen nicht zu beschwerlich und geräuschvoll ist?« »Ich glaube, eine zu kennen. Kommt!« Er führte mich um einige Buschecken und deutete dann nach dem Strauchwerke, welches hier weniger dicht als anderwärts stand. Ich nickte, legte mich nieder und kroch hinein. Er folgte mir. Wir hatten unsere Gewehre natürlich bei Old Bubble gelassen. Meine beiden Revolver und das Messer reichten für alle Fälle hin. Wir hatten, wie gesagt, noch hellen Tag. Die Roten konnten also jede größere Bewegung des Gesträuches sehen. Das erschwerte unsere Aufgabe in einer Weise, dass wir nur höchst langsam vorwärts rückten. In einer halben Stunde hatten wir ein Drittel unseres Weges zurückgelegt. Dann aber wurde es besser. Wir mussten nach der Mitte des Wäldchens, wo das Wasser lag, an welchem sich die Comanchen jedenfalls befanden. Nach abermals einer Viertelstunde hörte ich vor uns ein Pferd schnauben. Auch Old Shorehand hatte es gehört, denn er stieß mich an, um mich darauf aufmerksam zu machen. Hatte das Tier nur zufällig geschnaubt, oder wollte es dadurch nach Art der indianischen Pferde seine Besitzer vor uns warnen? In diesem Falle war die Gefahr für uns doppelt groß. Ich muss sagen, dass ich mich nicht nur über Old Shorehand freute, sondern dass ich ihn sogar bewunderte. Erst war er hinter mir geblieben, nun drang er neben mir vorwärts, und zwar mit einer Ausdauer, Umsichtigkeit und Geschicklichkeit, wie ich sie kaum jemals bei einem Weißen gesehen hatte. Jede Lücke wurde benutzt und jedes Hindernis entweder vermieden oder vollständig geräuschlos beseitigt. Wenn die Gewandtheit der Hände nicht ausreichend war, musste das Messer nachhelfen. Und wenn ein Zweig oder gar ein stärkerer Ast bewegt werden musste, geschah es mit einer so gleichmäßigen Langsamkeit, dass ein anderer als ich es gar nicht bemerken konnte. Es war für einen Westmann wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. So kamen wir langsam, aber sicher weiter und weiter, bis wir Stimmen hörten, welche miteinander sprachen. Die Worte konnten wir nicht verstehen, weil wir noch zu weit entfernt waren. Je weiter wir uns aber näherten, desto deutlicher hörten wir sie, bis wir endlich diejenigen sahen, welche sich miteinander unterhielten. Es war freilich nicht das, was man eigentlich eine Unterhaltung nennt, sondern man konnte es viel richtiger als die Sitzung eines Präriegerichtes bezeichnen. Wir waren hinter einem nicht allzu dichten Gestrüpp angekommen, durch welches wir leidlich sehen konnten. Vor uns lag das Wasser, rechts waren 6 Pferde angebunden, während links ein einzelnes angehoppelt stand. Dieses letztere war ein Apachenpferd, während die ersteren den Comanchen gehörte, denen wir gefolgt waren. Von diesen 6 Roten lebten nur noch 3, welche zwischen uns und dem Wasser saßen. Die blutigen Leichen ihrer 3 Kameraden lagen nicht weit von ihnen. Vor ihnen stand ein einzelner Baum, an dessen Stamm ein Apache aufrecht angebunden war. Da er uns den Rücken zukehrte, konnten wir sein Gesicht nicht sehen. Er musste verwundet sein, denn seine Füße standen in einer Blutlache. Doch schien der Blutverlust ihn nicht sehr geschwächt zu haben, denn eben als wir die Gruppe zu Gesicht bekamen, hörten wir ihn mit kräftiger Stimme sagen: »Die Hunde der Comanchen werden mich töten, aber ihren Zweck doch nicht erreichen.« Pesh Ndatse lacht über sie. Sie waren ihrer 6. Er hat 3 von ihnen getötet, ehe sie ihn überwältigen konnten. Er wird sterben mit dem Gesang des Todes auf den Lippen und ohne mit der Wimper zu zucken. Und die Seelen dieser 3 werden ihn in den ewigen Jagdgründen bedienen müssen. Langes Messer. Den kannte ich sehr gut. Er war ein sehr verwegener und listiger Krieger, der bei dem Stamme der Mescaleros in Ansehen stand und schon oft als Unteranführer tätig gewesen war. Wenn es sich um einen gefährlichen Kundschafterdienst gehandelt hatte, zu dessen Ausführung Mut und Verschlagenheit gehörte, war die Wahl gewöhnlich auf ihn gefallen. Jedenfalls hatte er hier am Alchese-Chi gesteckt, um auf mich zu warten, und ich hatte mich also nicht geirrt, als ich annahm, Winnetou werde auf Kundschafter seines Stammes getroffen und direkt nach dem Llano Estacado geritten sein und für mich einen Boten zurückgelassen haben. Einer der Comanchen machte eine sehr verächtliche Handbewegung und antwortete: »Langes Messer stinkt wie ein Stück verfaulten Fleisches. Seine Seele wird weggeworfen werden und in den ewigen Jagdgründen keinen Diener haben, denn wir werden ihm den Skalp nehmen, ehe wir ihn unter großen Qualen in den Tod senden. Er hat 3 von uns töten können, weil er sich feig versteckte, als wir kamen. Hätte er sich offen gezeigt, so wäre nur sein Blut, aber kein einziger Tropfen von dem unsrigen geflossen.« »Ja, die Hunde der Comanchen hätten es gewagt, mit mir zu kämpfen, weil sie 12 Arme gegen mich hatten, während ich allein war. Hätten sie nicht so viel gezählt, so wären sie von mir ausgerissen wie Kojoten, welche zwar heulen, aber nicht beißen. Wenn ihr mich nach den ewigen Jagdgründen sendet, so werde ich dort nur Apachen, aber keinen einzigen Comanchen finden, weil nur die Seelen tapferer Männer, aber keine Feiglinge hinkommen. Was ihr seid, das werde ich euch zeigen. Seht her zu mir.« Er spuckte 3-mal kräftig aus. Der Comanche sagte in denselben verächtlichen Tone wie vorher: »Das gilt nicht uns, sondern dir selbst. Du machst große Worte, um die Kleinheit deines Mutes zu verbergen. Die Angst vor dem Tode steht dir im Gesicht geschrieben. Du weißt, dass wir dir die Haut und das Fleisch in Stücken von dem Leibe schneiden werden, und deine stolze Rede soll nur das Angstgewimmer verdecken, welches du in deinem Inneren hörst. Wir sind aber bereit, gnädig zu verfahren und dich schnell und ohne Qualen sterben zu lassen, wenn du uns die Wahrheit sagest und die Fragen beantwortest, welche ich dir jetzt vorlegen werde.« Langes Messer warf den Kopf stolz empor, sagte aber, scheinbar einverstanden: »Der Comanche mag sprechen. Sind eure Krieger gegen die Comanchen ausgezogen?« »Nein.« »Ist das die Wahrheit?« »Ja.« »Ich glaube es nicht.« »Du kannst es glauben. Oder meinst du, dass es dem starken Löwen einfallen werde, gegen eine kranke Ratte in den Kampf zu ziehen?« »Uff, wenn du so fortfährst, uns zu beleidigen, hast du keine Gnade von uns zu erwarten. Wo befinden sich die Mescalero-Apachen jetzt?« »Daheim in ihren Wohnungen.« »Wo ist Winnetou, ihr Häuptling?« »Er ist weit oben im Norden bei den Indianern, die sich Schlangen nennen.« Er sagte das, um sie glauben zu lassen, dass ihr berühmter Gegner jetzt nicht zu fürchten sei. »Auch das ist deine Lüge. Winnetou ist da.« »Nein. Wir haben Old Shatterhand gesehen, und wo dieser ist, da weilt auch Winnetou nicht fern.« Ich sah, dass Langes Messer einen Ausruf der Freude unterdrückte. Er zwang sich sichtlich zur Ruhe und Gelassenheit und sagte im Tone der Überzeugung: »Der Comanche lügt. Er will mich betrügen. Old Shatterhand ist weder auf der Ebene noch in den Bergen. Er ist über das große Wasser in seine Heimat zurückgekehrt und wird erst nach 2 oder 3 Wintern wiederkommen. Er hat das selbst gesagt.« »Ich lüge nicht.« »Du lügst. Ich glaube dir nicht.« »Ich lüge nicht«, brüllte ihn der Comanche zornig an. »Wir haben ihn gesehen.« »Wo?« »In unserem Lager. Er kam, uns zu beschleichen. Wir haben ihn aber ergriffen und gefangen genommen, und er wird den Tod am Marterpfahle sterben.« »Old Shatterhand, den Tod am Marterpfahle?« lachte der Apache höhnisch. Alle Krieger der Comanchen zusammengenommen sind nicht imstande, diesen einen weißen Jäger an den Marterpfahl zu bringen. Selbst wenn sie ihn ergriffen hätten, würde er trotz aller Fesseln plötzlich verschwinden, wie der Adler, den 10x1000 Speerlänge nicht halten können. Aber er ist gar nicht gefangen. Er befindet sich jetzt gar nicht in diesem Lande, sondern da, wo er geboren ist. Es war jedenfalls seine Absicht, den Comanchen vor Ärger zum Sprechen zu bringen. Er erreichte seine Absicht auch wirklich, denn der Gegner rief wütend: »Wir haben ihn! Die Krieger der Comanchen sind keine Sperlinge, sondern Adler, die diesen Sperling zerreißen oder auffressen werden. Ich sage die Wahrheit, du aber lügst. Wie kannst du behaupten, dass eure Leute daheim seien? Sie befinden sich unterwegs, sonst hätten sie nicht einen Kundschafter ausgesandt.« »Haben sie das getan?« »Ja.« »Wann?« »Jetzt.« »Was wisst ihr von einem Kundschafter? Pschah!« »Wir wissen es. Du bist's ja selbst.« »Ich? Wer macht euch weiß, dass Langes Messer als Speer ausgeritten sei?« »Niemand macht es uns weiß. Es ist so.« »Dann sind die Söhne der Comanchen blind. Trage ich etwa die Farben des Krieges im Gesicht?« »Du hast es aus Klugheit unterlassen, dich anzumalen.« »Wo wohnen die Comanchen und wo die Mescalero-Apachen?« »Im Norden und im Süden.« »Wo befinde ich mich jetzt?« »Weit im Osten.« »Würde ich so weit östlich reiten, wenn ich als Kundschafter gen Norden zu euch soll?« »Ihr werdet erfahren haben, wohin wir ziehen wollen.« »Uff, uff, uff! Merkst du nicht, dass du dich jetzt verraten hast? Also die Hunde der Comanchen sind aus ihren Höhlen gebrochen, nicht um gegen die Apachen zu ziehen, sondern um nach Osten zu reiten. Jetzt weiß ich, was und wohin ihr wollt.« Der Comanche sah ein, dass er sich hatte überlisten lassen und fuhr, zornig über sich selbst, den Gefangenen an. »Schweig, Kröte! Ich kann das sagen, was ich gesagt habe, denn ich weiß, dass du es nicht weiter plaudern wirst. Wir nehmen dich mit, und du wirst zu gleicher Zeit mit Old Shatterhand am Marterpfahle sterben.« »Dann werde ich noch sehr lange leben, denn dass ihr dieses berühmte Bleichgesicht gefangen habt, ist eine Lüge.« »Es ist wahr. Wir haben ihn.« »Pschah!« »Und wir haben ihn nicht allein, sondern noch mehrere Bleichgesichter, die auch sterben müssen.« »Nenne sie.« »Old Wubble, den greisen Indianertöter.« »Uff!« »Ferner Old Shorehand, das riesige Bleichgesicht.« »Uff, uff! Weiter!« »Weiter? Genügt das nicht?« »Ja, das genügt. Wenn ihr diese 3 großen Jäger wirklich ergriffen habt und mich in euer Lager schafft, werde ich nicht sterben, sondern wir werden uns frei machen und unter den Söhnen der Comanchen sein, wie Büffelstiere, die in einen Rudel feiger Wölfe brechen.« »Old Shatterhand wurde noch nie besiegt. Er war schon oft gefangen«, fiel ihm der Comanche höchst zornig in die Rede. »Aber er hat sich stets wieder befreit.« »Old Shorehand ist ein Jäger, welcher mit einem Griffe seiner Fäuste 6 Comanchen erwürgt, mit jeder 3. Es gibt für...« »Schweig von diesem Hunde«, unterbrach ihn der andere abermals. »Er hat noch nie einen Comanchen besiegt.« »Weil noch kein Comanche ihm begegnet ist. Und Old Wubble, der wie ein Sturm über die Savanne fegt, so dass niemand ihn einholen kann, wird euch...« »Wird sterben! Wird sterben!« schrie der Comanche, ihm zum 3. Mal in die Rede fallend. »Vielleicht wird er auch nicht sterben, denn dieses alte Bleichgesicht ist ein furchtbarer Köter, den man eigentlich nicht töten, sondern mit Prügeln fortjagen sollte.« Dieser Feigling...« Er hielt mitten in der Rede inne. Jetzt war er es, welcher unterbrochen wurde. Aber nicht etwa von dem Apachen, mit dem er sprach, sondern von einer ganz anderen Seite. Wir hatten unsere Augen natürlich auf ihn gerichtet gehabt. Als er sich jetzt plötzlich unterbrach und sichtlich erschrocken zur Seite sah, wendeten wir unsere Blicke auch dorthin und hörten zugleich die Worte erklingen. »Was bin ich? Ein Feigling? Ein Köter? Hund Roter! Ich werde dir zeigen, ob ich feig bin oder nicht. Wer von euch nur ein Glied bewegt und nach seiner Waffe greift, der bekommt meine Kugel in den Kopf. Hände in die Höhe!« Es war der alte Wabbel. Er hatte sich nicht durch das dichte Gebüsch gedrängt, sondern er kam ganz gemütlich durch die westliche, schmale Lücke des Waldes, durch welche auch die Comanchen an das Wasser gekommen waren. Sein Gewehr an der Wange und den Zeigefinger an dem Drücker war er hinter dem nächsten Busche hervorgetreten und kam langsamen Schrittes näher. »Hände in die Höhe!« wiederholte er, da die Roten seinem Befehle nicht gleich Folge leisteten. Dieser Ruf ist ein alter Brauch im Wilden Westen. Wer die beiden Hände in die Höhe hält, kann nicht nach den Waffen greifen und sich verteidigen. »Hände in die Höhe!« Wer mit diesen Worten überfallen und angerufen wird und nicht sofort gehorcht, dessen Leben ist keinen halben Penny wert. Das wissen auch die Indianer. Darum hoben die drei Comanchen jetzt bei der Wiederholung des Befehles ihre Arme empor. »So, jetzt habe ich euch, ihr roten Schufte«, lachte er. »Wer auch nur eine Hand sinken lässt, der bekommt die Kugel. Ich scherze nicht.« »Also, ich bin ein Feigling.« »So, so. Und mich habt ihr gefangen.« »Und Old Shatterhand und Old Shorehand auch. Ist das wahr, du Schurke?« Der Rote antwortete nicht. »Aha, der Atem ist dir ausgegangen. Aber wartet nur, wir werden euch gleich wieder zu Atem bringen. Muss euch doch einige gute Freunde zeigen, sehr bekannte Männer, über welche ihr euch außerordentlich freuen werdet, wenn ihr sie zu sehen bekommt. Wo stecken sie nur?« Er meinte natürlich uns, Old Shorehand und mich. Sein Gewehr immer noch auf die Comanchen gerichtet, suchte er mit den Augen in dem östlichen Gebüsch, in welchem er uns vermutete und wo wir auch wirklich steckten. Es war kein Wunder, dass die Roten ihre Arme gehorsam emporhielten, denn er bot einen Anblick, welcher ganz geeignet war, Respekt einzuflößen. Seine Erscheinung war ja überhaupt eine außerordentliche, und es kam dazu, dass er mit 4 Gewehren bewaffnet war, denn er hatte das seinige in den Händen, und auf dem Rücken trug er Old Shorehands Büchse, meinen Bärentöter und den Henrystutzen. Sie wagten gewiss nicht, ihm Widerstand zu leisten. Dennoch war ich keineswegs mit seinem plötzlichen und unerwarteten Erscheinen einverstanden. Er hatte draußen bei den Pferden zu bleiben und nicht herein an das Wasser zu kommen. Ich nahm mir vor, ihn zur Rede zu stellen, obgleich er seine Sache gar nicht übel gemacht hatte. Jetzt wollte er uns zu sich haben. Ich gab Old Shorehand also einen Wink. Wir standen auf und drangen durch das Gezweig hinaus in das Freie. Als er uns sah, rief er den Comanchen zu. »Das sind die Männer, die ich euch zeigen will, ihr Schurken. Kennt ihr sie?« »Old Shatterhand«, rief Langes Messer jubelnd aus. »Old Shorehand«, schrie der Comanche erschrocken. Ich wendete mich an den Letzteren. »Ja, wir sind es, von denen du sagst, sie wären eure Gefangenen. Mr. Cutter, nehmt ihnen die Waffen.« Ich zog den Revolver und hielt ihnen denselben entgegen. Sie wagten nicht, sich zu bewegen. »Bindet den Apachen los, Mr. Cutter.« Er tat es. Kaum fühlte Langes Messer sich wieder im Besitz seiner Glieder, so bückte er sich, raffte einen Tomahawk auf und 2 schnelle Hiebe und 2 Comanchen sanken mit zerschmetterten Schädeln aus ihrer sitzenden Stellung hinten über. Ich fasste ihn beim Arme und rief, »Was tut mein roter Bruder?« Ich wollte mit diesen Kriegern der Comanchen sprechen und... Er hörte mich nicht weiter an, sondern riss sich los und schlug so schnell, dass ich es nicht zu verhindern vermochte, den dritten auch noch nieder. Dann antwortete er mir. »Mein berühmter weißer Bruder mag mir verzeihen, dass ich anders handle, als er wünscht. Ich weiß, dass er nicht gern Blut vergießt, darum habe ich es vergossen.« »Es sollte aber nicht vergossen werden.« Er deutete nach seiner rechten Brust und fragte. »Fließt das meinige nicht auch? Ist das Kriegsbeil ausgegraben, so gilt Leben für Leben, Blut für Blut.« »So töte meinetwegen die, welche du besiegtest. Diese 3 aber gehörten nicht dir, sondern uns. Seit wann haben die tapferen Krieger der Apachen ihren Stolz verloren, dass sie Feinde umbringen, die von anderen Leuten überwunden worden sind? Schmückt ihr euch jetzt, seit ich nicht bei euch gewesen bin, mit Heldentaten, die ihr gar nicht vollbracht habt?« Er blickte beschämt vor sich nieder und entschuldigte sich. »Einer von diesen drei hat mich verwundet. Durfte er leben bleiben?« »Was wollte Old Shatterhand mit diesen Hunden machen, wenn sie am Leben blieben?« »Wollte er sie mit sich nehmen?« »Das wäre eine Last gewesen, die ihm sicherlich geschadet hätte. Oder hatte er die Absicht, sie freizulassen?« »Dann wären sie zu den Ihrigen geritten und hätten verraten, was sie gesehen haben.« »Ja, du hast recht. Aber du weißt, dass Old Shatterhand schon seit langer Zeit ein Häuptling der Apachen ist. Darf ein Krieger dieses Stammes in seiner Gegenwart tun, was ihm augenblicklich einfällt? Wozu sind die Häuptlinge da, wenn jeder Krieger in ihrem Beisein tun kann, was ihm beliebt? Was wird Winnetou, der größte und berühmteste Häuptling der Apachen, sagen, wenn ich es ihm erzähle?« Da beugte sich der stolze Mann vor mir und bat: »Ich habe unrecht gehandelt. Wird Old Shatterhand mir die Schnelligkeit der Tat verzeihen?« »Es ist geschehen und nicht zu ändern. Ich verzeihe dir, obgleich du uns wahrscheinlich großen Schaden bereitet hast.« »Schaden? Wie kann mein weißer Häuptling von Schaden reden?« »Ich wollte mit diesen Leuten sprechen und hätte von ihnen gewiss erfahren, was ich wissen will.« »Sie hätten nichts gesagt.« »Sie hätten gesprochen. Hält mein roter Bruder mich für so unklug, dass ich ihnen gesagt hätte, was ich wissen will? Weiß er nicht, dass die Rede und die Frage eines listigen Mannes wie eine Schlinge ist, in welcher selbst ein Kluger gefangen werden kann?« »Ich weiß es, aber Old Shatterhand braucht diese Hunde der Comanchen nicht zu fragen.« »Nun allerdings nicht, denn sie sind tot.« »Auch wenn sie noch am Leben wären. Ich weiß alles, ich habe es erfahren.« »Von wem?« »Von ihnen. Hast du mit ihnen gesprochen?« »Nein.« »Sie also belauscht?« »Ja.« »Gut, wollen sehen, ob du mich wirklich befriedigen kannst. Jetzt zeig deine Wunde her. Ist sie tief?« »Ich weiß es nicht. Tödlich kann sie nicht sein.« Er hatte recht, sie war nicht einmal schwer. Das Messer war ihm von der Seite her nur in den rechten Brustmuskel gedrungen und an einer Rippe abgeglitten. Bei den Indianern war dies nur eine leichte Verwundung, obgleich er dem Wundfieber wohl nicht entgehen konnte. Während ich ihn verband, kamen Parker und Joss Hawley uns nach und wunderten sich nicht wenig über das, was sie sahen. »Da seht ihr, Messieurs, wie schnell wir mit den Halunken fertig geworden sind«, sagte Old Wubble zu ihnen. »Als ich kam, waren leider drei schon tot. Ich hätte alle sechs auf mich genommen. Wie schön diese Kerls die Hände in die Höhe heben konnten.« »Und wie schön ihr dabei in den Käse fliegen konntet, Mr. Cutter«, fügte ich hinzu. »In die Käse?« fragte er erstaunt. »Ja.« »Wieso?« »Wenn sie nun die Hände nicht in die Höhe gehoben hätten.« »So hätte ich sie erschossen.« »Wie viele?« »Alle drei natürlich. 'Tis clear.« »Einen, ja. Dann aber hätten euch die anderen beim Leder gehabt.« »Hätten es versuchen sollen.« »Warum nicht? Wie hättet ihr euch wehren wollen, mit einem abgeschossenen Gewehre in der Hand und drei anderen auf dem Rücken? Bei dieser Balgerei hättet ihr gewiss den Kürzeren gezogen.« »Abwarten, abwarten, Sir.« »Und wie nun, wenn ihr alle sechs anstatt nur drei gefunden hättet, als ihr kamt?« »Ich stand ja vorher hinter dem Busch und sah die Sache an. Und wenn sie es alle sechs gewesen wären, ich hätte es ganz ebenso gemacht.« »Und wäret ausgelöscht worden.« »Pshaw! Man ist doch kein Kind. Denkt doch an euch, Sir. Ihr seid ja schon oft in der Lage gewesen, es mit noch mehr als sechs Roten aufnehmen zu müssen.« »Dann war die Lage anders als hier. Ich bin noch mehr gefürchtet als ihr und habe den Henry-Stutzen, den die Roten für eine Zauberflinte halten.« »Hm, ja. Aber es ist dennoch kein Fehler, den ich begangen habe, denn es konnte mir nichts geschehen.« »Ah, wohl weil ich mit Mr. Shorehand in der Nähe war.« »Ja, da irrt ihr euch. Wenn die Roten nicht so erschrocken, sondern geistesgegenwärtig gewesen wären, hättet ihr eine Kugel oder einen Messerstich gehabt, ohne dass es uns möglich gewesen wäre, es schnell zu verhindern. Und selbst wenn ihr in allem recht hättet, so doch darin nicht, dass ihr gegen meine Weisung gehandelt habt. Es war bestimmt, dass ihr draußen bei den Pferden bleiben solltet.« »Sir, die Zeit wurde mir zu lang.« »Das ist noch lange kein Grund, Dummheiten zu machen.« »Dummheiten? Ich muss bitten, Mr. Shatterhand, Old Wubble pflegt keine Dummheiten zu machen.« »Pshaw! Ihr habt unbedingt auf dem Posten zu bleiben, der euch einmal anvertraut worden ist. Was soll daraus werden, wenn jeder von der Stelle, die er einzunehmen hat, fortlaufen kann? Wie ist es da möglich, sich mit euch an irgendeinem gefährlichen Unternehmen zu beteiligen. Ihr wisst, dass das, was wir vorhaben, mit großen Gefahren verbunden ist. Da muss man gegenseitig felsenfestes Vertrauen zueinander haben können. Ist das nicht der Fall, so reite ich weiter und lasse euch sitzen. »Bravo, bravo«, rief Parker. Da fuhr Old Wubble ihn zornig an. »Was habt ihr da zu johlen? Ich verbitte mir solches Geschrei, ein für allemal.« »Das glaube ich«, antwortete Parker. »Ich soll es mir gefallen lassen, wenn zu mir vom Sitzenlassen gesprochen wird. Ihr aber wollt es nicht hören, alter Wubble. Wir sind nicht dabei gewesen. Was habt ihr denn für einen Pudel geschossen?« »Keinen. Und wenn ihr nicht sofort den Schnabel haltet, so schieße ich nachträglich einen, und zwar einen ganz gehörigen, und der seid ihr, 'tis clear.« Er wendete sich wütend ab. Ich sorgte zunächst für unsere Sicherheit, indem ich die Pferde holen ließ und dann Posten ausstellte. Hawley war der Erste. Er hatte, um das Wäldchen zu patrouillieren und alles Auffällige zu melden. Dann wurden die Comanchen untersucht. Sie waren tot und wurden einstweilen auf die Seite geschafft. Dann setzten wir uns zusammen, um unsere Lage zu besprechen. Der Abend dunkelte herein, aber es war nicht geraten, ein Feuer anzubrennen. Der Schein desselben hätte zwar draußen nicht gesehen werden können, denn der kleine Wald war dicht genug, aber die Comanchen, welche später dieses Weges kamen, sollten keine Spur unseres Lagers finden. Hauptsache war natürlich das, was Pesh Ndatse, das lange Messer, mir zu sagen hatte. Als ich ihn fragte, ob er Winnetou getroffen habe, antwortete er: »Ja, die Krieger der Apachen hörten, dass die Comanchen die Kriegsbeile ausgegraben hätten und sandten sogleich Späher aus, um zu erkunden, gegen wen der Angriff gerichtet sei. Ich gehörte zu diesen Spähern und hatte noch einen Krieger bei mir. Wir ritten am Wasser des Pecos empor, wo die Comanchen zu vermuten waren, und trafen sie am Saskuan-Kui, welches wir Apachen Douglas Toe, das blaue Wasser, nennen. Wir konnten sie nicht beobachten und noch viel weniger belauschen, denn sie streiften jagend in der Gegend umher, um Fleisch zu machen.« »Aber des Abends pflegt man doch nicht zu jagen.« »Old Shatterhand hat recht, und wir wussten das auch. Wir ließen unsere Pferde zurück und schlichen uns zu Fuße nach dem blauen Wasser, wo wir ankamen, als es dunkel war. Habt ihr etwas gehört?« »Nein. Wir gaben uns große Mühe, aber wir hatten kein Glück. Mein weißer Bruder wird mir das glauben und mir keine Vorwürfe machen. Es kann dem Besten, dem kühnsten und vorsichtigsten Kundschafter geschehen, dass er trotz aller List heimkehren muss, ohne etwas erfahren zu haben.« »Gewiss, ich kenne dich, und es fällt mir gar nicht ein, gering von dir zu denken. Wo trafst du Winnetou?« »Wir schlichen uns an zwei Abenden nach dem blauen Wasser. Am ersten hatten wir keinen Erfolg, am zweiten trafen wir mit Winnetou zusammen, welcher noch vor uns gekommen war, und uns gebot, uns nicht länger in Gefahr zu begeben, sondern mit ihm zu kommen.« »Ah, da hatte er ganz gewiss etwas erfahren.« »Ja, er erfuhr etwas, worüber sich mein großer, weißer Bruder Old Shatterhand außerordentlich wundern wird.« »Was?« »In der großen Wüste, welche von den Bleichgesichtern der Llano Estacado genannt wird, gibt es eine schöne Claparia Siardesta mit vielem hellem Wasser, an welchem die herrlichsten Bäume, Sträucher und Blumen stehen. Dabei steht ein Haus, in welchem drei Personen wohnen, nämlich ein Declil Inder, eine Declil Ilsoma, welche seine Mutter ist, und ein weißer Jäger. Dieser ist der Herr der Gegend und wird Dil Meye genannt. Winnetou hat ihn gesehen und mit ihm das Kalumet der Freundschaft geraucht.« »Ich kenne ihn auch.« »Uff«, rief der Rote verwundert. »Old Shatterhand hat ihn auch schon gesehen?« »Ja.« »Also wohl auch das Wasser und das Haus in der Wüste.« »Ja.« »So weiß mein berühmter weißer Bruder also den Weg dorthin zu finden.« »Natürlich. Ich war einige Mal dort. Hat Winnetou dir das nicht gesagt?« »Nein. Winnetou, der große Häuptling der Apachen, liebt nicht lange Erzählungen. Er sagt kein Wort mehr, als was nötig ist. Also kennst du die Gegend auch und weißt den Weg. Darum soll ich auf dich warten und dir die Botschaft des Häuptlings bringen.« Er wunderte sich. Ich ersah aus seinen Worten, wie verschwiegen Winnetou, wie stets, so auch in dieser Angelegenheit gewesen war. Er hatte nie ein Wort über die Oase im Estacado gesprochen. Der Apache fuhr fort: »Es müssen einst Comanchen bei dem blutigen Fuchs gewesen sein, wie ich aus Winnetous Worten entnahm. Allerdings, sie waren mit ihm und mit mir dort. Der junge Häuptling Shiba Big führte sie an. Shiba Big? Ich höre, dass Old Shatterhand alles richtig weiß, denn dieser junge Häuptling soll die Comanchen jetzt nach der Insel in der Wüste führen. Hast du vielleicht erfahren, weshalb die Comanchen ihren Kriegszug dorthin richten? Winnetou hat es erlauscht. Der blutige Fox ist aus der Wüste gekommen, um zu jagen, und mit einer Schar Comanchen zusammengetroffen. Sie haben ihn angegriffen, um ihn zu töten. Er hat sich verteidigt und mehrere von ihnen erschossen. Seine Kugeln sind ihnen gerade mitten in die Stirn gedrungen. Haben sie ihn denn gekannt? Einer von ihnen ist damals mit bei ihm in der Wüste gewesen und hat ihn erkannt. Er ist ihnen entkommen? Keine ihrer Kugeln hat ihn getroffen und keines ihrer Messer seine Haut geritzt. Gott sei Dank. Nun unternehmen sie einen Rachezug, um ihn zu töten. Ja, sie wollen ihn töten und sein Haus und die Bäume vernichten, dass die Insel wie eine Wüste wird. Das hat Winnetou erlauscht. Aber er kann das nicht erst hier am blauen Wasser erfahren haben, sondern er muss es schon vorher gewusst haben, denn ich habe die Nachricht davon schon oben in der Sierra Madre von ihm erhalten. Es sind zwei Comanchen dort jagen gewesen und haben davon gesprochen, ohne ihn zu kennen. Er ist mit ihnen zusammengetroffen und hat sich für einen Sohn der Kiowas ausgegeben. Sie haben das geglaubt. Dann sind ihre Seelen abwesend gewesen. Wer Winnetou, auch ohne ihn zu kennen, für einen Kiowa hält, der hat kein Hirn im Kopfe. Weiter. Winnetou ist von der Sierra Madre sofort aufgebrochen, um den blutigen Fuchs zu warnen. Er sah auf seinem Wege die Spuren der Comanchen und folgte ihnen bis zum blauen Wasser, wo er sie belauschte. Dabei traf er uns. Der Häuptling war sehr froh darüber und gab uns seine Befehle. Er sandte den Krieger, der bei mir war, heim, um schnell 300 Apachen, welche gut bewaffnet und mit genug Fleisch versehen sein sollen, nach dem Nargolete-Ziel zu führen, wo sie auf Old Shatterhand warten sollen. Mich nahm er mit hierher nach dem kleinen Walde, wo er mich zurückließ, um Old Shatterhand zu erwarten und ihm zu sagen, dass er nach dem Nargolete-Ziel reiten solle, um sich an die Spitze unserer Krieger zu stellen und ihm in den Llano Estacado nachzukommen. Gut, gut, habe es mir gedacht. Das ist alles, was er dir für mich aufgetragen hat? Ja, alles. Also nach dem Regenberge. Den kenne ich genau. Wenn man gut reitet, ist man von hier aus in einem halben Tage dort. Der Ort ist außerordentlich gut gewählt, denn dort können sich sogar mehr als 300 Mann so verbergen, dass kein Feind sie zu finden vermag. Wie schade, dass du die drei Comanchen hier getötet hast. Wenn sie noch lebten, würde ich gewiss einiges aus ihnen herausfragen, was uns zumindest nützlich sein würde. Was möchte Old Shatterhand wissen? Wer der Anführer der Comanchen ist? Shiba Big, ich habe es schon gesagt. Das bezweifle ich, denn er ist zu jung dazu. Am blauen Wasser befiehlt Wupperumugi, welcher gewiss keinem jüngeren Krieger gehorchen wird. Und dann kommt noch Nale Masiuf, der gewiss auch zu stolz ist, sich Eisenherz unterzuordnen. Uff, Nale Masiuf, der an jeder Hand nur 4 Finger hat, der will auch kommen? Ja, mit 100 Mann. Woher weiß das Old Shatterhand? Ich habe es am blauen Wasser erlauscht. Uff, uff, Old Shatterhand ist auch am blauen Wasser gewesen und es ist ihm gelungen, die Hunde der Comanchen zu beschleichen? Was keinem anderen Krieger gelingt, das bringen 2 gewiss fertig, Winnetou und Old Shatterhand. Dieses Lob verdiene ich nicht, denn die weißen Krieger, welche du hier bei mir siehst, sind auch mit dort gewesen. Ja, aber wie? Fiel Old Shatterhand ein. Ihr waret als freie Männer dort und... Still, fiel ich ihm in die Rede. Was dort geschehen ist, kann recht gut unter uns bleiben. Es braucht nicht weiter erzählt zu werden. Wie gesagt, es wäre sehr vorteilhaft für uns zu wissen, wer der eigentliche Anführer der Comanchen ist. Von Wupperumugi und Nale Masiuf haben wir nichts Gutes zu erwarten. Shiba Big aber ist mir zu Dank verpflichtet, denn wir haben ihm damals das Leben gerettet und ihn sicher durch den Llano gebracht. Er ist zwar jünger als die beiden anderen, und sie werden sich ihm wohl kaum unterordnen. Aber er ist der Sohn des berühmten Tewua Shohe, welcher der oberste Kriegshäuptling sämtlicher Comanchenstämme war. Und ich halte es gar nicht für so unmöglich, dass infolge des Ruhmes, den er sich erworben hatte, und der Erfolge, die man ihm verdankte, seine Stellung auf seinen Sohn übergegangen ist. Wären die drei Comanchen hier noch am Leben, so würde ich es ganz gewiss von ihnen erfahren. Obgleich diese Worte nicht direkt an Langes Messer gerichtet waren, antwortete er. Old Shatterhand hat mir verziehen, was ich tat. Soll ich nicht von diesen 6 toten Comanchen erzählen? Tu es. Wer gewahrte den oder die anderen zuerst? Du sie oder sie dich? Ich sah sie eher als sie mich. Indem ich hier auf Old Shatterhand wartete, konnten leicht Comanchen hierher kommen. Ich war also sehr vorsichtig und verbarg mein Pferd tief im Gesträuch. Zugleich hütete ich mich, Spuren zu machen. Aber ich musste doch bald hierhin und bald dorthin gehen. Ich musste auch das Pferd tränken, und das führte zu meiner Entdeckung. Ich hatte das Pferd zum Wasser gebracht, und während es trank, ging ich hinaus an den Rand des kleinen Waldes, um zu sehen, ob ich sicher sei. Da sah ich die 6 Hunde der Comanchen kommen und fand kaum Zeit, mein Pferd wieder in sein Versteck zu bringen. Die Stapfen konnte ich nicht verwischen. Sie kamen und sahen die Spur und folgten ihr in das Gebüsch. Fliehen konnte ich nicht, sie waren mir nahe. Ich schoss den ersten nieder und erstach den zweiten und den dritten. Die anderen packten mich. Ich wurde verwundet, niedergerissen und gefesselt. Dann banden sie mich an den Baum. Als ihr kamt, habe ich sie erschlagen. Old Shatterhand kann sie nach nichts fragen, aber etwas habe ich von ihnen gehört, was ich ihm sagen möchte. Was? Sie wollen nach der Insel in der Wüste, um den blutigen Fuchs und die alte Negerin zu fangen und nach dem großen Dorfe der Comanchen zu schaffen. Ich habe, als sie miteinander sprachen, erfahren, wo ihr Dorf jetzt liegt. Das ist freilich wichtig. Wo liegt es? Ich kenne den Ort nicht und habe seinen Namen nie gehört. Er wurde von ihnen Ka'amkulano genannt. Du hast dich geirrt und kennst den Ort gewiss. Die Comanchen nennen den Ort allerdings so. Von euch wird der Kachonastla, also auch Hasental, geheißen. Kachonastla? Dieses Tal kenne ich freilich. Es liegt einen starken Tagesritt nordwärts von hier. Dorthin soll der blutige Fuchs mit den Negerin geschafft werden, um an demselben Matterpfade zu sterben. Der Neger ist schon dort. Was? Fragte ich erschrocken. Welcher Neger? Der Sohn der alten schwarzen Frau, der mit dem blutigen Fuchs in der Wüste wohnt. Ah, das ist freilich eine sehr wichtige, aber auch eine sehr unerfreuliche Nachricht. Hast du richtig gehört? Mein Ohr hat sich nicht getäuscht. Es kann von einem anderen Neger die Rede gewesen sein. Nur von dem Neger in der Wüste. Die Hunde der Comanchen nannten seinen Namen. Wie hieß er? Schnell! Ich habe ihn gehört, aber nicht behalten. Bob? Ja, Bob. Bob, haben sie gesagt. Wie ist er denn in ihre Hände geraten? Haben sie nicht davon gesprochen? Sie sprachen davon. Er war mit dem blutigen Fuchs auf der Jagd, als dieser von den Comanchen überfallen wurde. Der Fuchs tötete mehrere von ihnen und entkam. Der Neger aber fiel ihnen in die Hände und wurde nach dem Tale der Hasen geschafft. Dort hält man ihn gefangen, bis der Fuchs und die Negerin gebracht werden. Dann sollen die 3 den Martertod sterben. So weit soll es wohl nicht kommen. Dafür werde ich sorgen. Bob muss frei werden. Ich reite sogleich hin. Ende von Abschnitt 11.